Dritter Dialog, Seite 28, Montesquieu. Seit der Zeit, zu der du lebtest, ist die Welt vorwärts geschritten. Die Völker betrachten sich heute als die Schiedsrichter über ihr Schicksal. Sie haben in tatsächlicher wie in rechtlicher Beziehung die Privilegien zerstört, den Adel vernichtet. Sie haben einen für dich neuen Grundsatz aufgestellt, den Grundsatz der Gleichheit. Sie erblickten in denjenigen, die sie regieren, lediglich ihre Beauftragten. Sie haben durch die bürgerlichen Gesetze den Grundsatz der Gleichheit verwirklicht, den ihnen niemand mehr entreißen kann. Sie halten an diesen Gesetzen fest wie an ihrem Blute, weil diese Gesetze ihre Vorfahren viel Blut gekostet haben.